صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، meine lieben Brüder im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: O ihr Gläubigen, o die ihr glaubt, wer von seiner Religion abfällt, wer ein Abtrünniger wird, ein Kafir, und wer die Religion verlässt, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah subhanahu wa ta'ala wird ein neues Volk bringen. Jeder von euch, der den Islam verlässt, er muss wissen, dass Allah mit einem neuen Volk kommen wird, das er liebt und die ihn lieben, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, und dass wir aus dieser Aya verstehen müssen: Es ist sehr möglich und wahrscheinlich, dass jemand, der den Islam angenommen hat, dass er eines Tages auch von ihm sich abtrennen könnte. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen warnt uns Allah tabaraka wa ta'ala: O ihr Gläubigen, wer von euch den Islam verlässt, er muss wissen, dass Allah ein neues Volk bringen wird. Deswegen sehen wir in unserer Zeit, egal wie viele den Islam verlassen und sich auf die Seite der Kuffar stellen, Allah subhanahu wa ta'ala bringt jeden Tag neue Leute, frische Leute, die er liebt, tabaraka wa ta'ala, und die ihn lieben. Am Ende der Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala: يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Sie kämpfen auf Allahs tabarik wa ta'ala Weg und sie haben Angst vor niemandem, wenn es sich um Allah tabarik wa ta'ala handelt. Unsere Pflicht ist, meine lieben Brüder, dass wir ständig Sachen wiederholen und dass wir uns an sie erinnern, damit wir sie nicht vergessen. Deswegen werden wir inshallah ta'ala die 10 Sachen, die Kalimatu Shahada zerstören, die Shahada, die deine Bezeugung, dass es keinen Gott außer Allah tabaraka ta'ala gibt und dass der Prophet alaihi salatu wasalam der letzte Prophet, Diener Allahs tabaraka ta'ala ist, die 10 Sachen, die diese Kalima zerstören. die die Schahada zerstören, müssen wir immer wieder erwähnen, weil die Leute sie vergessen. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nennt diese 10 Sachen, die einen Muslim zu einem Ungläubigen machen. Und bei diesen 10 Sachen gibt es keine Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Alle Ulema von den Sahaba bis zu unserer Zeit, die Gelehrten von Ahl Sunnah wal Jama'a, sind sich einig. Wer eine dieser Taten macht, ist ein Ungläubiger. Und niemand ist entschuldigt. Auch der, der kein Wissen hat, außer der, der gezwungen wurde. Nur der hat eine Entschuldigung bei diesen Taten. Und wie ihr wisst, meine lieben Brüder, an erster Stelle ist es der Schirk, der Polytheismus. Wenn man jemand anderen außer Allah Ta'ala anbetet oder jemand anderen etwas schenkt von den Eigenschaften, die nur spezifisch sind für Allah Subhanahu wa Ta'ala, und dazu gehört auch das Schlachten von Tieren. Wenn jemand ein Tier in Namen jemand anderen außer Allah Subhanahu wa Ta'ala schlachtet, hat damit den Schirk begangen und ist ein Ungläubiger geworden. Der Beweis dafür sind die Wörter Allahs, tabaraka wa ta'ala, wo er sagt, inna Allahe la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Allah wird es niemals verzeihen, dass man ihm den Schirk macht, dass man Polytheismus macht, dass man irgendeiner seiner Eigenschaften jemand anderen gibt. Wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Und außerdem, all das, was weniger ist als der Schirk, wird Allah demjenigen vergeben, dem er möchte. Und zu Schirk gehört es auch, dass man ein anderes Gesetz nimmt und nicht das Gesetz von Allah, tabaraka wa ta'ala. Weil Allah hat einzig und alleine das Recht, Gesetze zu verschreiben, tabaraka wa ta'ala. Wer sich das Recht nimmt, etwas für verboten zu erklären oder für erlaubt, möchte damit mit Allah um einer seiner Rechte, tabaraka wa ta'ala, ringen. Und so einer ist Muschrik geworden, la hawla wa la quwwata illa billah. Und dazu gehören alle anderen Arten von Schirk. Wer sie begeht, ist ein Ungläubiger geworden und er ist nicht entschuldigt. La hawla wa la quwwata illa billah. Die zweite Sache, mit dem man den Unglauben begeht, die zweite Sache oder die zweite Tat, mit der man die Schahada zerstört, ist, wer zwischen sich und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala einen Vermittler nimmt. Genauso wie es die Christen machen. Wenn sie um Vergebung bitten, dann gehen sie zum Priester. Oder wie es die Mushrikin zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben. Diese falschen Götter, die sie genommen haben. Was sagten die Mushrikin über diese Götter? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten diese Götzen nicht an und diese Statuen, außer aus einem Grund, dass sie uns Allah näher bringen. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit und Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass sie Ungläubige sind. Wenn jemand von uns oder wenn jemand von den Menschen einen Vermittler nimmt, zu dem er Gottesdienste macht oder ihm um etwas bittet, auf die Art und Weise, mit der es nur erlaubt ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten, dann ist er damit ein Ungläubiger geworden. Auch wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam um etwas bittet, ist er ein Ungläubiger geworden. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen ist es dem Muslim nicht erlaubt, einen Vermittler zu nehmen zwischen sich und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das ist der wahre Schirk. Der Schirk aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Warum hat der Sheikh rahimahullah ta'ala diese Art, obwohl sie eine Art des Schirks ist, wieso hat er sie separat genannt? Weil sie zu seiner Zeit, rahimahullah ta'ala, sehr verbreitet war. Viele Leute haben sich den Gräbern gewidmet und viele Leute haben die in Gräbern sind, gerufen. Sie haben auf ihren Gräbern geschlachtet und damit gehofft, dass die Gräber oder die Toten in den Gräbern sie Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen. Und viele Menschen in unserer Zeit machen das auch. Sie folgen bestimmten Menschen, sie folgen bestimmten Schuyuch, sie rufen bestimmte Schuyuch in ihren Duas nur aus einem Grund. Sie hoffen, dass sie dadurch Allah näher werden, näher kommen, aber dadurch werden sie immer weiter und weiter von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Mushrikin zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten auch unter anderem, Ha'ula'i Shufa'auna inda Allah, das sind diejenigen, die sich für uns einsetzen werden bei Allah. Und viele Menschen stehen an Gräbern ihrer Shuyukh oder der Toten und sagen, sie werden sich für uns bei Allah einsetzen. Manche sagen auch, rufen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und bieten ihn um die Shafa'a und sagen, Shafa'a ya Rasulullah, oder was bedeutet, o du Gesandter Allahs, setze dich für uns bei Allah ein. Derjenige, der so etwas macht, muss wissen, dass er mit diesen Wörtern ja, also die Wörter des Rufens, damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Dua gerufen hat und damit den Schirk begangen, la hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Sache, die aus dem Islam bringt, ohne Zweifel, ist derjenige, der die Polytheisten, der die Muschrikin nicht als Ungläubige erklärt und akzeptiert. Wer sowas nicht macht, ist selber ein Ungläubiger. Wer also die Ungläubigen nicht als Ungläubige erklärt, ist selber ein Kafir, ohne Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Oder derjenige, der an ihrem Kufr zweifelt und sagt, vielleicht sind es Ungläubige, vielleicht sind es Gläubige. Wer sowas denkt, ist selber ein Ungläubiger. La hawla wa la quwwata illa billah. Oder derjenige, der ihren Weg als richtig bekennt oder der ihren Weg sympathisiert, so einer ist Ungläubiger geworden mit der Konsens der Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand sagen würde, die, die an die Trinität glauben, die, die denken, dass Allah einer von den drei ist, das sind Gläubige. Wer sowas nur sagt, ist ein Ungläubiger. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُ. Ungläubig sind geworden diejenigen, die sagen, Allah ist einer von den drei. Oder Allah ist einer von diesen drei Personen. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah hat sie als Ungläubige erklärt. Von wo hast du das Recht zu sagen, dass sie Gläubige sind? Genau, jeder andere, von dem du weißt, dass er den großen Schirk oder einen Kufr, bei dem es keine Entschuldigung gibt, wenn du so einen nicht als einen Ungläubigen erklärst, bist du dadurch selber geworden. Oder derjenige, der sagt, Juden sind Gläubige. Oder der, der sagt, Kommunisten sind Gläubige. Oder der, der sagt, Demokraten sind Gläubige. Oder Demokraten sind Muslime. All das gehört zu einem großen Kufr, der dich aus dem Islam rausbringt. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Art oder Tat, die einen Muslim zu einem Ungläubigen macht, ist, wer denkt, dass der Weg von jemand anderen und nicht der Weg des Propheten besser ist. Oder wer einen anderen Weg für einen besseren Weg hält. Oder er denkt, er ist weiser. Oder der Weg von jemand anderen und nicht der Weg von dem Propheten passt besser zu unserer Zeit, ist moderner, ist anpassungsfähiger. Wer sowas denkt, ist ein Ungläubiger geworden. Auch wenn er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktiziert. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns über diese Menschengruppe, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Das ist wegen dem. Das ist, weil sie das, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, sie haben es gehasst. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Taten zerstört. Wie viele der heutigen angeblichen Muslime, obwohl sie keine sind, sondern Ungläubige, hassen den Weg des Propheten und lieben einen anderen Weg. Sie lieben den Weg des Kommunismus. Sie lieben den Weg des Sozialismus. Sie lieben den Weg des Materialismus. Aber sie lieben nicht den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jeder, der einen anderen Weg und nicht den Weg des Propheten liebt und für besser erklärt, ist damit ein Ungläubiger geworden. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist deswegen, weil sie den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam hassen. Sonst würden sie ihn für den besten der Wege erklären. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Tat, die wir sehr oft sehen können bei sogenannten angeblichen Muslime, aber aus den folgenden Zitaten werdet ihr sehen, dass sie keine sind, sondern dass ein Ungläubige sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Das sind diejenigen, die mit dem Islam Spaß machen, die Witze auf das Konto des Islams machen und der Religion, die darüber Spaß treiben und die über den Islam lachen oder ihn auslachen. Jeder, der so etwas macht, ist ein Ungläubiger geworden. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über die Heuchler, über die Munafikin in Surat al-Tawbah, dass sie ständig Witze über den Islam gemacht haben und sich lustig gemacht haben über den Islam. Deswegen sagt Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُودُ وَنَلْعَبُ. Wenn du sie fragst, wieso habt ihr das gemacht, werden die Munafikin dir antworten, wir haben nur geplaudert und haben nur Spaß gemacht und haben nur gespielt. لا حول ولا قوة إلا بالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Sag ihnen, habt ihr denn wirklich mit Allah subhanahu wa ta'ala und mit seinen Ayat und mit seinen Propheten gespottet? Habt ihr ihn verspottet, tabaraka wa ta'ala? Habt ihr seinen Propheten salam verspottet? Habt ihr den Islam verspottet? لا تعتذروا. Entschuldigt euch nicht. قد كفرتم بعد إيمانكم. Ihr seid Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige wart. Ihr habt geglaubt. Wir haben euch als Muslime akzeptiert. Jetzt seid ihr Ungläubige geworden, indem ihr euch über den Islam lustig gemacht habt. Indem ihr die Sunna des Propheten verspottet habt. Was haben die Munafikin an diesem Tag gemacht, dass Allah sie zu Ungläubigen erklärt hat? Sie haben über die Sahaba des Propheten gesagt, wir haben keine größeren Feiglinge mit größeren Bäuchen und größeren Lügner gesehen als die da. Sie meinten damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie waren gemeinsam mit dem Propheten in einem Kriegszug sind sie gezogen. Obwohl sie in den Kampfzug gezogen sind mit dem Propheten und mit den Sahaban, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Ungläubige erklärt, weil sie sich lustig gemacht haben. Über wen? Über die Gläubigen. Deswegen, wenn jemand heute über einen Muslim sagt, denn Bart sieht aus wie ein Besen, ist sofort mit diesem Wort ein Ungläubiger geworden. Oder wenn jemand zu einer Muslima sagt, dein Hijab sieht aus wie ein Zelt, ist sofort aus dem Islam ausgetreten mit seiner Aussage. Oder wenn er irgendeine andere Spielerei oder Spaß oder Spott auf das Konto des Islams macht, ist sofort aus dem Islam rausgetreten, auch wenn er selber diese Sache praktiziert. Auch wenn er selber ein Bart trägt, wenn er sich über den Bart lustig macht, ist er damit ein Kafir geworden. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen müssen die Muslime wissen, dass das Spaß im Islam eine gefährliche Sache ist. Es ist zwar erlaubt, aber es hat seine Grenzen. Der sie überschreitet, kann entweder eine große Sünde begehen oder einen Kufr billahi azza wa jal machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er Spaß gemacht hat, hat er niemals gelogen, alaihi salatu wasalam. Und so eine Art und Weise, wie der Prophet Spaß gemacht hat oder die Sahaba, so eine Art und Weise von Spaß ist erlaubt. Aber Spaß, indem man lügt über jemanden oder sich über den Islam lustig macht, das ist, so einer hat eine schwere Sünde begangen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Art von Kufr, die wir sehr oft sehen können in unserer Zeit, ist der Sihr, ist die Magie, ist die Zauberei. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sie ist sehr verbreitet. Viele sogenannte Jugendliche unter den Muslimen, die nicht heiraten können, gehen zu einem Zauberer, der ihnen hilft, dass er mit dieser schwarzen Magie, mit dieser Zauberei von Shaitan eine Frau heiraten kann. Der sowas begeht, hat Unglaube begangen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Wer zu einem Zauberer geht und an das glaubt, was er ihm sagt, kaffara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wer zu einem Zauberer geht und das glaubt, was er ihm sagt, glaubt nicht mehr an Muhammad und an das, was ihm offenbart wurde, alaihi salatu wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Suleiman, Salamu alayhi salam, wurde nicht ungläubig, sondern die Shayatin waren Ungläubige. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر, weil sie den Menschen die Magie beigebracht haben. Weil sie den Menschen Zauberei beigebracht haben. Suleiman wurde kein Ungläubiger, sondern die Shaitan waren die Ungläubigen, die den Menschen die Zauberei beigebracht haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Zauberer, وَلَا يُفْلِحُ الصَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Und ein Magier, ein Zauberer, wird sich niemals retten, egal wo er sich befindet. Entweder wird er mit der Hand Allahs tabaraka wa ta'ala bestraft oder mit der Hand der Gläubigen bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Tat, die wir auch sehr oft sehen können, ist das Helfen von Ungläubigen gegen Muslime. Jeder, der sich an die Seite der Ungläubigen stellt und ihnen hilft, die Muslime zu bekämpfen, egal auf welche Art und Weise, hat damit den Kufr begangen. Jeder, der sich an die Seite der Ungläubigen stellt und die Muslime bekämpft, auch wenn das nur mit einem Wort ist, hat damit den Unglauben begangen und ist ein Kafir geworden. Und dabei gibt es keine Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Ya ayyuhal ladina amanu, la tattachidu al-Yahuda wa al-Nasara awliya. O ihr Gläubigen, nehmt Juden und Christen nicht als eure Helfer und Beschützer. Und seid ihr nicht ihre Helfer und Beschützer gegen die Muslime. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'duhum awliya'u ba'd. Die Ungläubigen, die Juden und Christen, die sind sich gegenseitig Helfer und Beschützer. Und das sehen wir in unserer Zeit. Und nur die wahren Gläubigen können das gut verstehen und einsehen, dass die Juden und Christen sich gegenseitig beschützen. Wir sehen, dass sie einig sind, aber nur in einer Sache sind sie sich einig, wenn es sich um Islam handelt. La hawla wa la quwwata illa billah. Und die sind sich wahrlich Beschützer und Helfer. Und die beschützen sich gegenseitig und helfen sich gegenseitig, um gegen den Islam zu kämpfen. Deswegen verbietet uns Allah subhanahu wa ta'ala, die Ungläubigen als unsere Helfer und Schützer zu nehmen. Wir dürfen nicht ihre Hilfe annehmen und wir dürfen ihnen auf keinen Fall helfen. Deswegen sagt Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Derjenige unter euch, der sie als Helfer und Beschützer nimmt, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, er gehört zu ihnen. Wenn du ihnen hilfst gegen den Islam, dann musst du wissen, dass du ihnen gehörst. Dann musst du wissen, dass du Yawm al-Qiyamah mit ihnen stehen wirst und nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und nicht mit Mu'minin und nicht mit Mujahideen und nicht mit Sahaba, sondern du wirst mit den Herrscharen des Teufels lanatullahi alaihi sein. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen halten wird. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wer unter euch die Ungläubigen, die Juden und Christen als seine Helfer und Beschützer nimmt, er gehört zu ihnen. Er gehört zu ihnen. Allah wird wahrlich nicht die Ungerechten recht leiten. Allah wird die, die sich selbst Unheil machen und ungerecht zu sich selbst sind, Allah wird sie nicht recht leiten. Und das ist Allahs tabarak wa ta'ala Versprechen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Tat, die einen Muslim zu einem Kufr macht, ist, wenn jemand denkt, dass er dieser Scharia nicht folgen muss. Wenn jemand glaubt, dass es jemandem erlaubt ist, dass er diese Scharia vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass es ihm erlaubt ist, dass er dieser Scharia nicht folgen muss. Wer sowas glaubt, ist ein Ungläubiger. Auch wenn er betet. La hawla wa la quwwata illa billah. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Wallahi, wenn Moses alaihi salam leben würde, würde er keine andere Möglichkeit haben, außer mir zu folgen, meine Scharia zu befolgen. Musa a.s. und Isa a.s. und Jakub und alle anderen Propheten müssten, wenn sie leben würden, müssten ihre Gesetze verlassen, um das Gesetz des Propheten a.s. zu befolgen. Deswegen jeder, derjenige, der glaubt, dass es jemandem erlaubt ist, aus dieser Scharia, aus der Scharia des Propheten a.s. rauszukommen, um eine andere Scharia, um ein anderes Gesetz zu befolgen und nach ihm zu handeln, wer sowas denkt, hat den Unglauben begangen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ganz besonders diejenigen, die einen anderen Richter nehmen und nicht das Gericht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, Allah schwört auf sich selber, subhanallah, und sagt bei deinem Herrn, sie glauben nicht, er sie dich nicht als den einzigen Richter nehmen. Hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum. Bis sie dich, o Muhammad, bis du ihr Richter nicht wirst. Wenn zwei Muslime sich streiten und dann zu einem Tagut gehen, dass er unter ihnen richtet, die handeln nach dieser Aya. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn zwei Muslime sich streiten, dann müssen sie zum Propheten alayhi salatu wa salam gehen. Dann müssen sie zum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gehen. Ist dein Richter. Ist derjenige, der zwischen dir und zwischen deinem Bruder in euren Streitigkeiten schlichten wird. Und nicht nur das. Ist der Einzige, den du nehmen darfst, dass er in euren Streitigkeiten schlichtet. Wenn du mit deiner Frau streitest, wen rufst du, dass er zwischen euch richtet, dass er euch versöhnt? Einen Kafir oder einen Tagut? Nein! Du nimmst die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du nimmst das Gesetz des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn deine Frau das Recht hat, dann akzeptierst du es. Wenn du aber in Recht bist, wird sie als Mu'mina, eine die Allah fürchtet, das akzeptieren. Und so funktioniert das bei uns Muslimen. Nicht, wenn zwei Brüder sich streiten im Islam, der eine rennt sofort und sucht die Hilfe bei den Ungläubigen. Allah hat dir befohlen und sagte, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sie glauben nicht, Allah schwört auf sich selber bei deinem Herrn, sie glauben nicht, eher sie dich, O Muhammad, nicht als ihren Richter genommen haben in ihren Streitigkeiten. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Und danach, nachdem du zwischen ihnen gerichtet hast, absolut in ihren Herzen nicht finden, bis sie die Zufriedenheit mit einem Rechtsspruch, mit einem Urteil, O Muhammad, bis sie nicht damit zufrieden werden. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Und bis sie sich komplett nicht ergeben deinem Urteil, O Muhammad. Deswegen, wir akzeptieren nur das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam und kein Urteil des Taguts. La haula wa la quwwata illa billah. Viele Leute glauben, dass ihre Schuyuch, ganz besonders bei den sufistischen Sekten, die den großen Schirk begangen haben, viele unter ihnen glauben, dass ihre Gelehrten nicht die Scharia des Propheten befolgen müssen und dass es ihnen erlaubt ist, dass sie die Scharia des Propheten ﷺ verlassen. Deswegen sehen wir, dass viele ungläubige Sekten der Sufie und der Schia glauben, dass ihre Schuyuch nicht mehr beten müssen, dass ihre Gelehrten nicht mehr fasten müssen, dass ihre Gelehrten mehr als vier Frauen haben dürfen, dass ihre Gelehrten trinken dürfen, dass ihre Gelehrten rauchen dürfen, dass ihre Gelehrten nicht einmal die Gesetze, die Naturgesetze befolgen müssen. Deswegen sagen sie, mein Gelehrter, mein Scheich, er spricht mit dem Propheten jede Nacht und macht Tawaf mit ihm und fliegt von Türkei nach Mekka jede Nacht. La haula wa la quwwata illa billah. Nicht, dass sie die Gesetze des Propheten befolgen. Sie müssen nicht einmal die Naturgesetze befolgen. La haula wa la quwwata illa billah. Wer zweifelt an Kufr dieser Mengen und dieser Leute? La haula wa la quwwata illa billah. Und die nächste Tat, die der größte Kufr unter den heutigen Menschen ist, ist i'radu an dinillahi ta'ala. Das Abwenden von der Religion. Sie haben sich komplett von der Religion abgewendet. Wenn du ihn fragst, bist du ein Muslim, dann wird er natürlich mit Ja antworten. Aber wenn du in seine Taten schaust, er weiß überhaupt nicht, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Er weiß gar nicht, wo die Kaaba ist. Er weiß gar nicht, was die Kaaba ist. Er weiß nicht, wie man betet. Er weiß nicht, wie man fastet. Er weiß gar nicht, was das Fasten ist. Von dem Islam weiß er nur das, was er im Fernsehen gehört hat, dass die Muslime unschuldige Leute töten, dass die Muslime Terroristen sind, dass die Muslime eine zurückgebliebene Religion ist. Sie haben von dem Islam nur gelernt, dass der Islam der Frauen keine Rechte gibt, dass die Kinder gewalttätig werden und Kriminelle werden. La haula wa la quwwata illa billah. Er hat sich komplett von der Religion umgedreht. Wenn du ihm irgendwas über den Islam sagst, dann nimmt er es nicht an, weil die Religion ihn nicht interessiert. Solche sind die schlimmste Art von Ungläubigen. Deswegen rate ich mir selber und euch, meine lieben Brüder, dürft ihr niemals von solchen werden. Weil derjenige, der sich nicht für diese Umma interessiert, er gehört nicht zu ihr. Derjenige, der sich nicht für den Islam interessiert, er gehört nicht zum Islam. Du gehörst zu denen, die du liebst und für die du dich interessierst. Wenn es das die Kuffar sind, dann wirst du mit ihnen sein. Wenn das der Islam und die Muslime sind, dann wirst du mit denen sein, die du liebst. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem der Sahaba sagte, der zu ihm kam und sagte, ja Rasulullah, ich habe nichts von den guten Taten, außer, also er meint, bei den Pflichtgottesdiensten, wie das Gebet oder das Fasten. Er sagte, ja Rasulullah, ich habe nicht besonders viel von den guten Taten, also von den freiwilligen Gottesdiensten, von den freiwilligen Ibadat, außer eine Sache, ich liebe Allah und seinen Propheten. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma man ahab. Der Mensch ist mit demjenigen, den er liebt. Deswegen, wenn ihr die Muslime liebt, wenn ihr den Islam liebt, wenn ihr die Gelehrten von Ahl Sunnah liebt, wenn ihr die Mujahideen liebt, wenn ihr es liebt, Shuhada zu sein, dann werdet ihr das inshallah ta'ala auch bekommen. Aber wenn ihr all das, was ich genannt habe, hasst und das Gegenteil von dem hasst, dann werdet ihr mit dem sein, den ihr liebt. Das ist das Versprechen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über diese Gruppe und sagt: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Kennt ihr jemanden oder wer ist ungerechter als derjenige, der mit den Ayat seines Herrschers gewarnt wird, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, er sich aber von ihnen abwendet? Du warnst ihn mit den Ayat Allahs, tabaraka wa ta'ala. Du warnst ihn mit dem Koran und mit der Sunna. Und er wendet sich trotzdem ab. Gibt es einen Ungerechten, der mehr ungerecht ist als der? Nein, la hawla wa la quwwata illa billah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah subhanahu wa ta'ala droht ihnen und sagt, wir werden uns an die Sünder sicher rächen. Allah wird sich an die Mujrimin rächen. Allah wird sich an die Sünder rächen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu ihnen gehören. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil nabiyyi wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine lieben Brüder, ich habe euch nur an diese 10 Taten, die aus dem Islam rausbringen und die Schahada annullieren, ich habe sie nur genannt zur Erinnerung. Es ist unsere Pflicht, dass wir jede diese Tat gut kennen und sie gut lernen und alle Beweise und die Sprüche der Gelehrten finden und lernen. Weil wie viele von heutigen Menschen sehen wir, die diese Taten machen, sie wissen es überhaupt nicht. Aber wir, die Jugendlichen des Islams, wir, diese Sahwa, das Erwecken dieser Religion, und diese Religion hat begonnen sich zu verbreiten und wallahi, nichts kann sich stoppen. Nichts kann sich stoppen, außer einer Sache. Unsere Gafla und unsere Sünden. Unsere Untreue Allah gegenüber und dem Propheten und unsere Sünden. Und das, dass wir uns nicht für diese Religion interessieren, nur das kann diese Religion stoppen. Aber nicht für immer, sondern wenn wir es nicht wollen, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns mit einem anderen Volk umtauschen oder eintauschen, wie er das versprochen hat. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِكَوْمٍ. Allah wird ein neues Volk bringen, neue Menschen. Diejenigen haben den Kufr begangen. Die Juden, die Israeliten haben den Kufr begangen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein neues Volk gebracht. Sie haben auch den Kufr begangen. Allah subhanahu wa ta'ala bringt ein neues Volk, die ihn anbeten wird. Allah wird mit ihnen zufrieden sein und wird sie lieben. Und sie werden auch mit Allah zufrieden sein und werden ihn lieben. Deswegen lassen wir diese Da'wah der Sunnah, lassen wir dieses Licht nicht erlöschen durch unsere Sünden und durch unsere Untreue Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber unseren Propheten alaihi salatu wassalam. Seien wir von denen, die diese Religion lernen, sie in Praxis umsetzen, in Tat umsetzen und sie anderen Muslimen beibringen und anderen Menschen allgemein beibringen, weil nur so können wir gerettet werden. Indem wir die Religion bringen, den Menschen das Böse verwehren, den Menschen das Böse verbieten und ihnen das Gute befehlen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, entweder ihr werdet das Böse unter den Menschen unter euch verbieten und das Gute unter euch verbreiten und befehlen, oder Allah wird euch alle zusammen bestrafen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala von diesem Mimber, dass er uns allen verzeiht und dass er allen Muslimen verzeiht. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die diese Religion lernen und sie in Praxis umsetzen. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass wir diejenigen sind, die am meisten der Sahaba Ridwanullahi alaihim ähneln. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns denen anschließt, die ihre Leben für diese Religion verkauft haben, an Allah tabaraka wa ta'ala. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die diese Religion verteidigen und beschützen und sie helfen, und nicht zu denen, die gegen diese Religion antreten. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen und allen Mujahideen und allen Shuyukh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بفرد الهينك القرآن او يرش مستكم تفنفت تدمش لي تسلام تكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد استمزا قوفين عشت zum Gebet, wo ich hoffe, ihr versteht, wacht auf, denn die Zeit vergeht. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu صلى الله على محمد صلى الله